Was macht eine Union von 28, bald nur noch 27 Mitgliedern, um den Restbürgern den Reiz der europäischen Gemeinsamkeit nahezubringen? Jean-Claude Juncker hat eine Antwort. An der Seite von Angela Merkel und François Hollande erklärt der Chef der EU-Kommission, warum es wichtig ist, sich mit der Digitalisierung der europäischen Wirtschaft zu beschäftigen. Dies ist kein, wie konnte ich das sagen, kein geschlechtsneutrales Thema, sondern sagen dann sehr ein Thema, das sehr sexy ist. Beim abendlichen Treffen mit dem European Roundtable, einer Vereinigung von 50 europäischen Großunternehmen, geht es, jedenfalls laut offizieller Tagesordnung, um den Ausbau von hochleistungsfähigen Mobilfunknetzen, die Liberalisierung des Wettbewerbsrechts und Leistungen, mit denen Europa auch seinen skeptischen Bürgern wieder schmackhaft gemacht werden soll. Die Kommission hat deutlich gemacht, dass wir kostenloses Wi-Fi in alle Regionen, Städte, Kommunen, Dörfer der Europäischen Union bringen möchten. Dies ist ein Vorgang, der insgesamt Investitionen von 500 Milliarden Euro zur Folge haben wird. Ein riesiges Wachstumsprogramm bedeutet das, verspricht Juncker. Dieses Stichwort soll auch in den Ohren des neben ihm stehenden französischen Staatspräsidenten wohlklingen. François Hollande und die sozialistisch-sozialdemokratischen Spitzenpolitiker in Europa wollen die EU mit milliardenschweren Finanzspritzen wieder attraktiv machen. Wenn es dabei um die digitale Agenda geht, die Jean-Claude Juncker nach dem Brexit-Referendum verkündet hatte, signalisiert auch Angela Merkel volle Unterstützung. Wir, das sage ich jedenfalls für die deutsche Bundesregierung zu, werden alles tun, um die Gesetzgebungsakte, die die Kommission jetzt auf den Weg gebracht hat, auch beschleunigt im Europäischen Rat und in den Fachministerräten zu beraten und dann möglichst schnell auch mit dem Europäischen Parlament zusammen zu Ergebnissen zu kommen. Die Kommission hat sich hier eine sehr ambitionierte Agenda gesetzt. Für die Chefs der 50 multinationalen Unternehmen aus Europa, die heute Abend im Kanzleramt zu Gast sind, geht es darum, sich auf einem globalisierten Digitalmarkt zu behaupten. Schon zum dritten Mal haben Merkel, Hollande und Juncker den elitären Wirtschaftsclub zum Dîner nach Berlin geladen. Nous avons besoin de champions. Wir brauchen europäische Champions, denn es gibt eine mächtige Konkurrenz außerhalb Europas, die werden kommen, mahnt François Hollande. Um amerikanischen Digitalgiganten wie Google, Amazon oder Microsoft Paroli bieten zu können, müssen nach Ansicht vieler Wirtschaftsführer unter anderem Fusionen europäischer Unternehmen, etwa auf dem Telekommunikationsmarkt, erleichtert werden. Zu den Konkurrenten werden künftig auch Unternehmen aus Großbritannien gehören. Am Rande des Wirtschaftsgesprächs wollen Angela Merkel, François Hollande und Jean-Claude Juncker deswegen auch über den weiteren Weg zum Brexit sprechen. Avec le Royaume-Uni, nous attendons que wir erwarten, dass die britische Regierung den Austrittswunsch nach Artikel 50 der europäischen Verträge erklärt, drängt der französische Staatspräsident Richtung London. Wir wollen mit dem Vereinigten Königreich weiter freundschaftlich zusammenarbeiten, versichert François Hollande, fügt dann aber noch hinzu, das muss nach klaren Regeln geschehen.